aus der Ferne erscheint dein Gesicht, schön wie ein Tag, den man nicht mehr vergisst. Du bist wie Atlantis, die in Fluten versinkt. Wir hatten Hunger nach Glück in den Felsen am Strand, wie sie. Du bist eine Glocke, die dunkel erklingt. Wir hatten Hunger nach Glück, wie der Fluss nach dem Meer, irgendwann. Hinaus in den Tag.